Unsolides Geld und ewiger Krieg. Wie in Kapitel 4 über die Geschichte des Geldes dargestellt, war es kein Zufall, dass die Ära des zentralbankgesteuerten Geldes zusammen mit dem ersten weltweiten Krieg in der Geschichte der Menschheit begann. Es gibt drei wesentliche Ursachen, die das Verhältnis zwischen unsolidem Geld und Krieg bestimmen. Erstens ist unsolides Geld für sich genommen ein Hindernis für den Handel zwischen den Ländern, weil es den Wert zwischen den Ländern verzerrt und die Handelsströme zu einem politischen Thema macht, das Feindseligkeiten und Feindschaften zwischen Staaten und Bevölkerungen hervorruft. Zweitens ermöglicht unsolides Geld einem Staat, der Zugang zu einer Druckmaschine hat, so lange Krieg zu führen, bis der Staat den Wert seiner Währung vollständig vernichtet hat und nicht nur bis ihm das Geld ausgeht. Mit solidem Geld waren die Kriegsaktivitäten eines Staates durch die Höhe der Steuern begrenzt, die er dafür verlangen konnte. Mit unsolidem Geld wird der Staat lediglich durch die Geldmenge eingeschränkt, die er vor der Vernichtung der Währung drucken kann, sodass er in der Lage ist, sich viel leichter Vermögen anzueignen. Drittens entwickeln Einzelpersonen, die mit solidem Geld zu tun haben, eine niedrigere Zeitpräferenz, sodass sie eher an Zusammenarbeit als an Konflikte denken können, wie in Kapitel 5 erläutert. Je größer der Markt, in dem Einzelpersonen handeln können, desto mehr können sie ihre Produktion spezialisieren und desto größer sind ihre Gewinne aus dem Handel. Dieselbe Arbeitsleistung, die in einer aus 10 Personen bestehenden primitiven Wirtschaft aufgewendet wird, würde dort zu einem weitaus niedrigeren materiellen Lebensstandard führen, als wenn sie in einem größeren Markt mit 1.000 oder 1 Million Menschen aufgewendet wird. Eine moderne Einzelperson, die in einer Freihandelsgesellschaft lebt, ist in der Lage, einige Stunden am Tag in einem hochspezialisierten Job zu arbeiten und mit dem von ihr verdienten Geld die gewünschten Waren von denjenigen Produzenten auf der ganzen Welt zu kaufen, die sie mit den niedrigsten Kosten und der besten Qualität herstellen. Um die Handelsgewinne, die einem zufließen, voll zu würdigen, braucht man sich nur vorzustellen, wie es wäre, sein Leben in Selbstversorgung zu leben. Das reine Überleben würde für jeden von uns zu einer sehr schwierigen Aufgabe werden, da wir unsere Zeit ineffizient und erfolglos damit verbringen würden, uns selbst die Überlebensgrundlage zu sichern. Geld ist das Medium, das den Handel ermöglicht und das einzige Instrument, durch das der Handel über den Rahmen kleiner Gemeinschaften mit engen persönlichen Beziehungen hinaus expandieren kann. Damit die Preismechanismen funktionieren, müssen die Preise in der gesamten Gemeinschaft, die mit Geld handelt, in einer soliden Form von Geld ausgegeben werden. Je größer das Gebiet mit einer gemeinsamen Währung ist, desto einfacher und größer gestaltet sich der Handlungsumfang innerhalb dieses Gebiets. Der Handel zwischen den Völkern schafft ein friedliches Zusammenleben, indem er ihnen ein berechtigtes Interesse am Wohlstand der anderen Völker gibt. Wenn Gemeinschaften verschiedene Arten von unsolidem Geld verwenden, wird der Handel komplizierter, da die Preise zusammen den Schwankungen des Wertes der Währungen variieren, was die Handelsbedingungen unvorhersehbar werden lässt und es oft kontraproduktiv macht, wirtschaftliche Aktivitäten über Grenzen hinweg zu planen. Personen mit einer niedrigen Zeitpräferenz sind aufgrund ihrer zukunftsorientierten Ausrichtung weniger konfliktträchtig als Personen mit einer Ausrichtung auf die Gegenwart. Jeder Konflikt ist von Natur aus destruktiv und meistens verstehen intelligente und zukunftsorientierte Menschen, dass es keine Gewinner in gewalttätigen Konflikten gibt, denn die Gewinner werden wahrscheinlich mehr Verluste erleiden, als wenn sie sich einfach aus dem Konflikt herausgehalten hätten. Zivilisierte Gesellschaften funktionieren unter der Prämisse, dass man den Willen des anderen respektiert und dass man eine friedliche Lösung sucht, wenn es einen Konflikt gibt. Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden können, ist es wahrscheinlicher, dass man sich trennt und gegenseitig aus dem Weg geht, als weiter gegeneinander vorzugehen und in einem Zustand des Konflikts zu verharren. Dies erklärt, warum wohlhabende zivilisierte Gesellschaften im Allgemeinen kaum Verbrechen, Gewalt oder Konflikte erleben. Auf nationaler Ebene verbleiben Nationen, die solides Geld verwenden, mit großer Wahrscheinlichkeit friedlich oder haben nur begrenzte Konflikte miteinander, da solides Geld die Fähigkeit des Staates, seine militärischen Operationen zu finanzieren, erheblich einschränkt. Im Europa des 19. Jahrhunderts mussten Könige, die sich gegenseitig bekämpfen wollten, ihre Bevölkerung besteuern, um ihre Kriegsausgaben zu finanzieren. Auf lange Sicht konnte eine solche Strategie nur für Könige profitabel sein, die ihr Militär nicht offensiv, sondern defensiv einsetzten. Eine defensive Militäraktion hat immer einen größeren Vorteil als eine offensive militärische Handlung, denn der Verteidiger kämpft auf seinem eigenen Boden, in der Nähe seiner Bevölkerung und seiner Versorgungskanäle. Ein Monarch, der das Militär für Abwehrmaßnahmen einsetzte, erhielt von seinen Bürgern freiwillig Steuern, um sich gegen ausländische Invasoren zu verteidigen. Aber ein Monarch, der sich zu seiner eigenen Bereicherung auf langwierige ausländische Kriegseinsätze einließ, bekam wahrscheinlich die Ressentiments seiner Bevölkerung zu spüren und verursachte erhebliche Kosten für den Kampf gegen andere Armeen auf ihrem Heimatboden. Dies kann möglicherweise erklären, warum das 20. Jahrhundert das tödlichste in der Menschheitsgeschichte war. Der United Nations Human Development Report aus dem Jahr 2005 analysierte den Tod durch Konflikte in den letzten 5 Jahrhunderten und kam zu dem Ergebnis, dass das 20. Jahrhundert der tödlichste Zeitraum war. Selbst als die großen europäischen Nationen in der Ära des Goldstandards miteinander in den Krieg zogen, waren die Kriege meist nur von kurzer Dauer und fanden auf Schlachtfeldern zwischen professionellen Armeen statt. Ein großer Krieg des 19. Jahrhunderts in Europa war der Französisch-Preußische Krieg von 1870 bis 1871, der 9 Monate dauerte und rund 150.000 Menschenleben forderte. Dies entspricht in etwa so vielen Todesopfern, wie eine durchschnittliche Woche im Zweiten Weltkrieg forderte, der durch das weiche Staatsgeld des 20. Jahrhunderts finanziert wurde. Mit dem Goldstandard, der die europäischen Staaten darauf beschränkte, den Krieg aus Steuern zu finanzieren, mussten sie die Finanzierung vor der Schlacht sicherstellen, das Geld für eine möglichst effektive Vorbereitung ihres Militärs ausgeben und einen entschlossenen Sieg anstreben. Sobald der Verlauf des Krieges sich gegen eine der Armeen zu wenden begann, war es logistisch und wirtschaftlich unmöglich zu versuchen, die Steuern zu erhöhen, um das Militär wieder zu bewaffnen und das Blatt zu wenden. Stattdessen versuchte man, einen Frieden mit so wenigen Verlusten wie möglich auszuhandeln. Die tödlichsten Kriege des 19. Jahrhunderts waren die Napoleonischen Kriege, die als Folge der unklugen Experimente der Französischen Revolution mit der Inflation stattfanden, noch bevor der Goldstandard offiziell auf dem gesamten Kontinent eingeführt wurde. So wie es aussieht, sind zahlreiche Unternehmen in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf die Kriegsführung als Geschäftsmodell spezialisiert und daher darauf angewiesen, dass Kriege möglichst lange andauern, um weiterhin ihr Geschäft betreiben zu können. Sie leben ausschließlich von den Ausgaben des Staates und sind in ihrer gesamten Existenz darauf angewiesen, dass es immerwährende Kriege gibt, die immer größere Rüstungsausgaben erfordern. In den Vereinigten Staaten, deren Verteidigungsausgaben fast so hoch sind wie die der gesamten restlichen Welt zusammen, haben diese Industrien ein berechtigtes Interesse daran, dass die US-Regierung in irgendeiner Form an militärischen Auseinandersetzungen beteiligt ist. Dies erklärt mehr als jede strategische, kulturelle, ideologische oder sicherheitspolitische Begründung, warum die Vereinigten Staaten in so viele Konflikte in Teilen der Welt verwickelt sind, die keinen Einfluss auf das Leben des durchschnittlichen Amerikaners haben können. Diese Unternehmen können nur mit unsolidem Geld derart groß werden, dass sie die Presse, die Wissenschaft und die Thinktanks beeinflussen können, um kontinuierlich die Kriegstrommeln für noch mehr Krieg zu rühren.